Als das Imperium von Tiahuanaco durch eine mysteriöse, aus dem Süden des heutigen Chile gekommene Macht zerstört wurde, Professor de Mailleux spricht von einem seltsamen Cacique Cari oder Cari, von einem Reich dort, wo heute Coquimbo liegt. Flohen seine Führer über Meer und Land. Sie gingen zu den Osterinseln, wo ihre Spuren gefunden wurden, sowie eine erstaunliche Ähnlichkeit ihrer Megalithsteine und einiger Mohai mit den Skulpturen von Tiahuanaco festgestellt wurde. Diejenigen, die über Land aufgebrochen waren, wurden von der paraguayischen Wildnis und vom Amazonas verschlungen. Die weißen Indianer Guayaquis, heute vermischt mit den Guaranis, degenerierten beinahe zu Zwergen, ebenso die Caiguas und die Guarayos von Santa Cruz in Bolivien und die Cachapoyas von Brasilien. Auf all dieses und auf die Wörter indogermanischen Ursprungs, auf das Dänische, Friesische und sogar auf Wörter aus dem Sanskrit im Quiché-Maya und im peruanischen Quechua habe ich mich bezogen. Die Sprache der Inkas war das Dänische oder Altgermanische, das nur sie miteinander sprachen und es Runa Simi nannten. In meinen Büchern »Das goldene Band« und »Wir«, Buch der Wiederauferstehung, habe ich dieses Thema behandelt. Zusätze mit dem Sinn einiger Ausdrücke hinzufügend. Es ist nicht Zweck dieses Werkes, eine Ausführung über ein Thema zu machen, das zu den bezeichneten historischen, anthropologischen und archäologischen und so weiter Wissenschaften gehört, obwohl der Beweis von den akademischen und offiziellen Logen verborgen wurde. Deswegen empfehlen wir demjenigen, der diese Studien erweitern möchte, auf die wichtigen Bücher des Professors Jacques de Mailleux, außerdem noch auf die seinerzeit in Deutschland veröffentlichten Werke von Otto Rahn, wie Luzifers Hofgesind, zurückzugreifen. Der esoterische Hitlerismus hat dieses Thema von Grund auf gekannt und besondere und geheime Abordnungen nach Südamerika entsandt, um exoterische und esoterische Informationen zu sammeln. In Kolumbien wurden von ihnen wichtige archäologische Dokumente und Kunstwerke von unschätzbarem Wert wegen ihrer verborgenen Bedeutung mehr noch als ihrer Schönheit wegen gesammelt. Die Hitleristen besaßen bereits eine Verbindung zu den alten weißen Göttern. Das Reich der Inkas war in Cuzco oder Cusco von einer Kaste alter Nordischer errichtet worden, die in die Berge geflohen waren, als die Katastrophe von Tiahuanaco und Titicaca geschah, zusammen mit den weißen Amautas. Diese entfernten Nachkommen des friesischen Seefahrerkönigs eroberten das Verlorene wieder, waren jedoch nicht mehr in der Lage, seine ehemalige Größe wiederherzustellen. Es waren nur eine Handvoll Weißer. Um die Reinheit ihres Blutes zu erhalten, vermählten sich die Inka-Kaiser mit ihren Schwestern, genau wie die ägyptischen Pharaonen. Das Drama ist dasselbe, der Todeskampf der Vermischung und die Rassenschande. Wie schrecklich dies ist, können wir am Beispiel der amerikanischen rassischen Hölle feststellen, als Modell, wie das Nachkriegs-Europa werden sollte. Schauen wir uns einmal diese Deutschen an, die vor etwas mehr als 100 Jahren nach Chile gekommen waren, um den Süden an der Grenze zu den Indios Mapuches zu kolonisieren. Auch ohne sich mit den Eingeborenen zu vermischen, ist ihre Rasse zerfallen. Denn das Blut, jenes mysteriöse Fluidum, saugt das Chlorophyll der Pflanzen in einer bestimmten Region des lebendigen Wesens auf, das die Erde ist, die Ausstrahlung ihrer Mineralien, die animalische Energie. Jene mächtige und teuflische Macht, die auf der Erde des Demiurg tätig ist, besiegt sogar schließlich das Blut des reinsten Arias, wenn dieser nicht zweimal geboren wurde, durch den mystischen Tod gehend, ein wahrer Arya, ein weißer Gott, ein Paititi werdend. So wird der Vira durch das Klima der Seele der farbigen amerikanischen Welt verschlungen werden. Die Leber verwandelt die Energie der Nahrung in Blut. Hier entstehen der Typ und die Rasse. Ihre Fortdauer wird möglich gemacht durch den Aufdruck ihres Siegels, des Ich. Das Blut ist die Blume der Rasse. Eine nicht vorhandene Blume, zart, leicht zerbrechlich, aus ihrem Laubwerk, ihren Blättern, ihren Blütenblättern nähert sich die Seele, die Erinnerung der eingeweihten hyperboreischen Rasse. Hier wird das Ich verkörpert, jenes Ende des goldenen Bandes, das sich entrollend uns zu den Toren der Stadt bringt, wie Blake sagen würde. Und welches den halbgöttlichen Menschen zu seinem irdischen Exil geleitet. Das Mysterium des Willens entsteht auch im arischen hyperboreischen Blut. Die Hitleristen hatten mit Blut und Boden eine neue Welt aufgebaut. Wenn der Boden verändert wird, verändert sich auch nach und nach das Blut und die Erinnerung des Blutes. Die göttlichen Hyperboreer, die zum anderen Pol abwanderten, konnten nur in den geheimen Städten der Unsterblichen, innerhalb der heiligen Anden oder den antarktischen Oasen, die Blume ihres himmlischen Blutes bewahren, ihr Erbe des grünen Strahls. Nur dort wird auch Hitler und die Seinigen das Sang Real, das königliche Blut bewahren, den Gral bis zur Wiederkehr des wilden Heeres bewachend. Der schwarze Schatten der weißen Götter. Auf diesen Ebenen der Äußerung, den Augen des Körpers sichtbar, polarisiert sich alles in Paaren von Gegensätzlichkeiten. Selbst die Beleuchtung, sodass bei mehr Licht es auch mehr Schatten gibt. Daher müssen die weißen Götter ihre schwarzen Teufel haben, die ihnen folgen und sich ihnen entgegenstellen, wohin sie auch gehen. Wir hatten im ersten Teil dieses Werkes klargestellt, dass das große Drama von außen gelenkt wird durch die Projizierung der demiurgischen Archetypen und durch die Verwandlung der Energien, die die Siddhas und hyperboreischen Viras im kriegerischen Orden Wotans und im esoterischen Hitlerismus verwirklichen. In uralten Zeiten hatte man ihnen in Persien, im Orient, im Schatten des Feindes und seiner irdischen Gestalt verschiedene Namen gegeben. Die Asuren, Turania und so weiter. Heute ist der Feind der Arier, der Siddhas und der Viras der Jude. Und dies auch seit uralten Zeiten. Die Opposition ist gekennzeichnet, sogar mit physischen Zeichen unzweifelhafter Bedeutung. Die klassischen arischen Bildhauer haben dies mit großer Klarheit erkennen lassen. Die Statuen der Helden und olympischen Sieger, die sie schufen, tragen die Merkmale der polaren hyperboreischen Rasse. Unter diesen war das Bemerkenswerteste das Geschlecht. Alle diese Halbgötter waren keusch und ihre Vorhäute unberührt. So war es auch für Hitlers Bildhauer Arno Breker. Die Übereinstimmung ist viel zu groß, um zufällig zu sein. Es gibt dabei auch keine Scham des Künstlers, nur ein instinktiver Zwang des Blutes und des arischen Gedächtnisses. Die Jungfräulichkeit und die Mannbarkeit gehen Hand in Hand. Virgo ist Mannbarkeit. Wir sind in eine Welt gestellt worden, in der die Umwelt genau das Gegenteil fördert, einen ungezügelten Sexualismus und einen Don Juanismus als Zeichen von Männlichkeit. Je früher ein Mann seine Keuschheit verliert, umso männlicher wird er sein. Je mehr Frauen er hat und besitzt, umso mehr wird er bewundert. Die klassische arische Weisheit behauptet das Gegenteil. Der Mann, der mit den Frauen und für die Frauen lebt, seine physischen Verlangen befriedigend, wird weibisch, verwandelt sich in ein Weib. Der Gral wird ausschließlich vom keuschen Mann erobert. Das Geschlecht wird für die Fortpflanzung gebraucht. Besser gesagt, wer Gebrauch davon macht, pflanzt sich fort.